I want you. Mit einem richtigen Schmachtfetzen ging es los hier beim Sunday Service. Das waren gerade eben Night Bats, das Projekt von einem gewissen Winston Yellen, der hat mit Country Sleep vor einigen Wochen eine schöne, ruhige Platte veröffentlicht. Davon war der Track Wanted You in August zu hören. Passt ja musikalisch auf jeden Fall ganz gut zur Jahreszeit. Ganz so ruhig geht es nicht immer zu in der Sendung. Unter anderem gibt es lautere Töne von Emika. Dann sind auf jeden Fall The Fall mit dabei, Midnight Juggernauts aus Australien, dann Neues von den Pet Shop Boys, Boards of Canada und Coco Rosie. Einige von denen hier heute zu hören sein werden beim Sunday Service. Weiter geht es aber erstmal mit Nancy Elizabeth. Thank you. Nancy Elizabeth mit ihrem Track The Last Battle. Die Dame kommt aus der Nähe von Manchester, hat sich das Klavierspielen und das Gitarrespielen selbst beigebracht. Ein bisschen Harfe ist manchmal auch noch zu hören auf ihrem neuesten Album Dancing. Das dritte Werk von ihr erschien vor einigen Tagen. Braids sind ein Trio, die demnächst ein neues Album veröffentlichen werden. Jetzt gibt es schon mal eine EP, die heißt In Kind, davon der Titeltrack. Well, I must have saw a girl who looked like myself. White-cheeked and bleak, knowing all the answers. Cheat and bleak, knowing all the answers. And this is bottom when you see through everything. Buy candy spills upon it when your lips are just some more. Isn't it the worst when you wake up in the morning? Das waren Braids mit ihrem Track In Kind. Ziemlich obskure Mischung, wie ich finde. Der Gesang mal lieblich elfenhaft, mal ein bisschen dahin gekreischt und das Schlagzeug irgendwie auch ziemlich trocken aufgenommen und produziert. Klingt wie so eine Mischung aus der frühen Björk oder vielleicht auch noch irgendwie zu ihren damaligen Sugarcubes-Zeiten. Irgendwie gepaart mit Shellac vom Sound her. Finde ich wirklich ziemlich spannend hier, der Track gerade von Braids. Das Ganze auf ihrem demnächst erscheinenden Album Flourish Perish. Das gibt es Ende August und das ist das zweite Album von diesem Trio aus Kanada, von dem ich vorher noch nichts gehört habe, muss ich ehrlich zugeben. Das Debütalbum ist, glaube ich, auch schon irgendwie gut 2 Jahre zurück, ist damals irgendwie an mir auf jeden Fall vorbeigegangen. So, kleine Änderung der Klangfarbe. Mit einer Compilation geht's weiter. Get Lost Volume 6. In diesem Fall gemixt, eine Mix-Compilation von Totally Enormous Extinct Dinosaurs, auch Teed abgekürzt. Ein Herr namens Orlando Higginbottom, der selbst sehr gute Musik macht und der hier eine gute Musikauswahl vorlegt. Mit bekannten Leuten wie LFO oder auch Gold Panda, Tiger und anderen sind auch unbekannte Künstler dabei, wie zum Beispiel Dave Ayu und seinem Track Anyway. For the love of music. Dave Ayu hören wir hier und der nächste Track wird auch schon reingemixt von Teed alias Totally Enormous Extinct Dinosaurs. Seine Compilation hier mit dem Titel Get Lost Volume 6 ist wirklich ziemlich spannend gemacht. Auf zwei CDs versammeln sich hier 32 Tracks, die ganz super gut ausgewählt wurden und auch ganz dezent ineinander gemischt werden, ohne dass man irgendwie denkt, das klingt jetzt zu gewollt und zu verkrampft, sondern das ist irgendwie ja sowohl fürs Wohnzimmer, glaube ich, als auch für den Dancelot ziemlich gut zu gebrauchen und ja, wird gut gemacht. Ja, Dave Ayu, der Track gerade eben gefiel mir ziemlich gut, muss ich sagen. Anyway, der Song, ich glaube, es ist ein Produzent, DJ, was auch immer, irgendwie aus den Staaten. Ich habe noch nichts von ihm wirklich gehört. Ich glaube, er hat eine Platte aufgenommen, vielleicht auch sogar schon zwei in den letzten Jahren, aber so richtig bekannt geworden ist er noch nicht. Wie die meisten Künstler, die hier drauf sind, gibt es die zu entdecken. Auch der nächste Track noch von dieser Compilation, der ist ein Tick kürzer, die Albinos mit dem Track Baker Tribe. Die tiefen Bassfrequenzen rausgekramt von Orlando Higginbottom alias Totally Enormous Extinct Dinosaurs. Er hat gemixt hier und das Ganze dann nennt sich Get Lost Nummer 6. Wer die anderen Compilations, die davor rauskamen, zu verantworten hatte, keine Ahnung, auf jeden Fall, die hier lohnt sich auf jeden Fall, weil es viel gute Musik darauf zu entdecken gibt. Und Sommerzeit scheint immer so ein bisschen auch Compilation-Zeit zu sein. Nicht, dass es hier Lorette Del Mar oder Ibiza Compilations gibt, sondern auch die nächste Platte von dem Label Kitsune, kennt man hoffentlich bei euch zu Hause. Die haben eine Compilation-Reihe, nicht die Maison, die ja hinlänglich hoffentlich bekannt ist und auch anfangs ja ziemlich gut war damals, inzwischen ja auch ein bisschen, sag ich mal, eher geschmäcklerisch nicht mehr so spannend ist. Auch eine weitere Compilation-Reihe Soleil gibt es bei Kitsune. Da ist gerade die zweite Nummer erschienen. Jerry Boutier und Kitsune Gründer Gildas Loaek haben hier gemixt Und die rühren so ein bisschen im eigenen Saft an die ganze Zeit, was sie in den letzten Jahren machen. Was ein bisschen schade ist, weil viele neue Bands da drauf sind, die nicht wirklich spannend sind. Und die, die man kennt, die wurden schon zum 3000. Mal recycelt, dass man sie eigentlich gar nicht mehr hören möchte. Also bekannt da drauf vielleicht Bands wie, ich weiß gar nicht, Yell vielleicht oder auch Is Tropical. Hier auch zwei Tracks von dieser Kitsune Soleil Compilation Nummer 2. Der erste kommt von Hot Chip, How Do You Do in Torterio Remix. Und dann gleich da rein gemixt der Two Door Cinema Club in einem Next Year und auch ein Remix von J-Bag. We'll be right back. Geht der nächste Song über in den übernächsten sozusagen. Das waren zwei Tracks von der Kitsune Soleil Compilation Nummer 2, eben gerade der Two Door Cinema Club, Next Year, das Ganze im Remix von Jay Bag und davor zu hören Hot Chip, ihr Track How Do You Do von Tortelle geremixed. Und ja, zwei der Highlights von diesen ansonsten eher schwachen 20 Tracks, die hier drauf sind. Da gibt's nicht viel zu entdecken, das war mal anders bei Kitsune, aber die haben die besten Zeiten leider hinter sich. Schade, schade. Dafür gibt's andere tolle, spannende Bands zu entdecken hier beim Sunday Service. The Elvins zum Beispiel, die kommen aus Kanada, haben mit And I Thank You eine tolle Platte veröffentlicht, hier zu hören mit dem Track On Your Doorstep. If you don't say what I wanna hear, yeah. Diese Stimme ist doch wirklich unverkennbar und ich würde sie unter Hunderten raushören. Das war Mark E. Smith natürlich hier im Gesang und das Ganze von The Fall, vom neuesten The Fall-Album Remit. Der Track Sir William Ray. Wer kennt The Fall nicht? Alle mal kurz die Finger heben. Okay, The Fall ist eine Band, die in England gegründet wurde. Kommt auch aus der Nähe von Manchester. Ungefähr so Mitte der 70er Jahre, ich glaube seit 76 gibt es sie. In den 80ern, 88 hatten sie mit The Friends Experiment, glaube ich, so ein bisschen ihre Höchstzeit und auch ihre poppigste Phase wahrscheinlich. Die haben ziemlich häufig gewechselt, genauso wie Mark E. Smith seine Unterhose wechselt, hat er auch seine Band-Kompanen gewechselt. Er ist eigentlich die einzige Konstante und macht seit 76 Musik. Und das ist doch wirklich ziemlich erstaunlich, das so lange durchzuhalten in diesem Business. Inzwischen ist er auch schon über 50, Mitte 50 schon und haut eine Platte nach der nächsten raus. Nicht mehr ganz so häufig wie früher, aber ich glaube, so gut alle 2 Jahre darf mal eine neue Platte an dem Start sein. Remit heißt die neueste Platte. Die Bandbesetzung da drauf ist auch schon jetzt seit einigen Platten dabei. Also die Boys sind eingespielt und die Girls. Und hört man auch ganz gut, vor allem wenn man die Band live sieht, ist es erstaunlich, wie großartig das klingt. Ich habe sie gerade gesehen, irgendwann im Winter war das jetzt in Hamburg und das war ein fantastisches Konzert. Also Remit von The Fall, für alle Fall-Fans natürlich ein Muss. Für alle, die die Band nicht kennen, auf jeden Fall mal reinhören. Hier ein weiterer Track, Lodestones von The Fall. Local Lodestones. Local Lodestones. And at that dark sunset, my brother and I, we walk a path. Local Lodestones. Local Lodestones. Pink docks on the island of white sails off the island of Burger. Sassacos and Gotha. Sassacos and to the lamb. She's to the lodestone. She's the she's to the dead. Local lodestone. Local lodestone. Burger, and running my hand across your lichen. Stone, the dopely sailor yacht. In there, stupid badges. Lodestones, das war ein Track von The Fall, von ihrem Album Remit, neuestes Werk von der Band. Ich glaube, die haben auch schon inzwischen schon 30 Alben rausgebracht. Also deinen Überblick zu behalten, ist nicht so ganz einfach. Von Bootlegs, Liveaufnahmen etc. mal abgesehen, 30 Studioalben, das soll denen erstmal einer nachmachen. Eine Band, die das vielleicht könnte, wären Guided by Voices. Man kann zwischen The Fall und Guided by Voices eigentlich ziemlich gute Parallelen ziehen. Klar, irgendwie ganz andere Musik, ganz andere Kontinente. The Fall aus Manchester, Guided by Voices kommen aus Dayton, Ohio in den USA. Beide Bands gibt es aus den 80ern. GBV, gerade bei Voices, also schon einen Tick länger, seit 83. Die hatten auch zwischendurch mal eine Auszeit, weil Robert Pollard, der Kopf der Band, keine Lust mehr hatte, mit Mitgliedern zusammen unterwegs zu sein, sondern eher Solo-Sachen gemacht hat. Aber auch er ist so ein bisschen Band-Diktator, genauso wie Mark E. Smith, hat seine Bandkollegen hier und da rausgeschmissen und ein bisschen vom Kopf gestoßen. Aber da ist inzwischen wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Die Originalbesetzung ist zusammen und sie sind so aktiv wie selten nicht mehr. English Little League heißt das neueste Album von Guided by Voices und hier ihr Track Sent to Celeste. To Celeste, Guided by Voices. Und diese Stimme hier von Robert Pollard kann man, glaube ich, auch unter Hunderten raus, und ähnlich wie Mark E. Smith. The Fall, irgendwie angefangen mit Punk damals oder in den Punkwurzeln Englands auf jeden Fall ganz tief mit verwurzelt. Und Guided by Voices, eigentlich die Band, die den Lo-Fi-Sound damals etabliert hat mit vielen, vielen kleinen anderen Bands und auch größeren natürlich wie Sabado und Nebenprojekten, die es hier und da gab. Aber GBV, die machen es immer noch. Ein bisschen poppiger geworden natürlich auch mit den Jahren und kommerzieller bei einigen Alben, aber klingen eigentlich immer noch genauso wie früher. Die Band ja extrem produktiv. In den letzten, weiß ich nicht, ich schätze mal 14 Monaten haben sie 4 Alben rausgebracht, Robert Pollard noch 2 Soloalben und diverse 7-Inch-Singles, die ich gerade irgendwie alle bekommen habe. Und wenn ich mal dazu komme, die durchzuhören, gibt es ja auch davon nochmal einen Haufen zu hören mit viel B-Seiten-Material, was auf keinem Album drauf ist. Das dann vielleicht auch in den nächsten Wochen hier beim Sunday Service, Guided by Voices. Immer eine Band, die ich gerne höre und gerne spiele. Und ja, The Fall waren irgendwie so Liebling von John Peel. Ich habe es irgendwie mit Guided by Voices, obwohl The Fall natürlich auch eine tolle Band sind, keine Frage. Weiter geht's mit ein bisschen mehr Pop-Musik. Musik. O Emperor, eine Band, die eine schöne Popplatte veröffentlicht hat. Vitreous heißt die, davon hier ihr Track Contact. Band aus Irland, die hier mit Contact zu hören waren. Der Track auf ihrem zweiten Album Vitreous drauf. Schöne Popplatte, wie gesagt. Ich komme nochmal zurück zu so richtigen Dinosauriern nach The Fall und Got a Pair of Voices. Jetzt die Pet Shop Boys. Auch die sind schon seit Anfang der 80er Jahre im Geschäft. Ich erinnere mich gut. West End Girls damals lief in der Stranddisco rauf und runter. Ich war gerade mal, keine Ahnung, mit der Schule fertig oder kurz davor fertig zu werden und freute mich abends tanzen gehen zu dürfen. Lange her. Die Pet Shop Boys haben eine neue Platte veröffentlicht. Electric heißt sie und sie ist wirklich elektronisch geworden von den Sounds her. Nicht, dass die Pet Shop Boys sowas nicht schon immer irgendwie so ein bisschen gemacht haben mit ihren Synthies, aber diesmal klingt es wirklich ein bisschen mehr diese Richtung und entsprechend auch manchmal weniger Gesang bei den Tracks. Es gibt sogar ein paar Instrumentals dabei, aber immer noch natürlich Neil Tennant und Chris Lowe as its best. Hier kommen sie mit Fluorescent.